forderte Doha auf, sofort damit aufzuhören. Mit dieser Begründung hatten am vergangenen Montag Ägypten, Saudi-Arabien, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre diplomatischen Beziehungen zu Doha abgebrochen. Zugleich wurde der Flugverkehr eingestellt und Katars einzige Landesgrenze von Saudi-Arabien geschlossen. Moniert wurden darüber hinaus Katars Kontakte zum Iran. Die Linkspartei zieht mit der Forderung nach einer Mindestsicherung von 1.050 Euro anstelle von Hartz IV in den Bundestagswahlkampf. Die jetzige Hartz IV-Leistung für Langzeitarbeitslose soll abgeschafft werden, beschloss der Parteitag der Linken in Hannover. Sanktionen wegen nicht angenommener Jobangebote soll es nicht mehr geben. Der Hartz-IV-Regelsatz für Alleinstehende beträgt heute 409 Euro im Monat. Das zuvor gezahlte Arbeitslosengeld I soll nach dem Willen der Linkspartei länger gezahlt werden. Parteichefin Kipping rief die Delegierten auf dem Parteitag dazu auf, Regierungsbündnisse nicht auszuschließen. Die nordrhein-westfälische SPD wählt heute eine neue Führung. Auf einem außerordentlichen Parteitag in Duisburg bewirbt sich der bisherige Verkehrsminister Groschek für das Amt des Landesvorsitzenden. Der 60-Jährige soll Nachfolger der scheidenden Ministerpräsidentin Kraft werden. Sie war nach der verlorenen Landtagswahl von allen Parteiämtern zurückgetreten. Bislang gibt es keine Gegenkandidaten. Auf dem Landesparteitag wird auch der SPD-Bundesvorsitzende und Kanzlerkandidat Schulz als Redner erwartet. Bundeskanzlerin Merkel nimmt heute zum Abschluss ihres Mexiko-Besuchs an einer Wirtschaftskonferenz teil. Es geht um jüngste Entwicklungen der Industrie und im Bereich der Berufsausbildung. Die Kanzlerin wird von ihrem Gastgeber, dem mexikanischen Staatschef Peña Nieto, begleitet. Am Sonntag wird Merkel in Deutschland zurückerwartet. Sie hatte vor Mexiko bereits Argentinien besucht. Die beiden lateinamerikanischen Länder zählen zum Kreis der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer. Deutschland hat in diesem Jahr die G20-Ratspräsidentschaft inne. Die Tennisprofis Stan Wawrinka aus der Schweiz und Rafael Nadal aus Spanien bestreiten das Finale der French Open am Sonntag. Wawrinka bezwang im Halbfinale den Schotten Andy Murray. Nadal setzte sich gegen Dominic Thiem aus Österreich durch. Das Wetter. Nachts locker bewölkt und trocken. Im Osten und Südosten teils gewittriger Regen. Tiefstemperaturen 14 bis 7 Grad. Am Tage zunächst wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf Auflockerungen 19 bis 28 Grad. Die weiteren Aussichten am morgigen Sonntag meist sonnig. Zum Abend hin im Norden und Westen Schauer und Gewitter 19 bis 30 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 1 Uhr. Deutschlandfunk 0:05 die Verkehrslage. Die A7 Ulm Richtung Würzburg ist zwischen Kreuz Feuchtwangen-Crailsheim und Wörnitz gesperrt. Dort brennt ein Fahrzeug. A1 Köln Richtung Dortmund zwischen Köln-Niehl und Kreuz Leverkusen-West. 1 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist nur ein Fahrstreifen frei. Und A2 Hannover Richtung Braunschweig zwischen Lehrte Ost und Peine. 8 Kilometer stockender Verkehr. Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum folgenden Krimi Sizilianische Vesper von Paul Bartz eine kurze Vorbemerkung. Falls Sie das sich allmählich herausschälende Szenario für arg übertrieben oder völlig abwegig halten, sei Ihnen versichert, dass es sich hierbei nicht nur um eine Anleihe bei Giuseppe Verdis gleichnamiger Oper handelt, sondern um verbürgte Geschichte, True History. Noch heute erinnert fast jeder Stein im ehemals eigenständigen Königreich Sizilien an die Zeiten seiner Belagerungen durch die Normannen, die Mauren, die Byzantiner, die Franzosen, die Preußen. Yeah. Das war aber nett, Aglaya. Das war sehr nett, Aya. Richtiges Theater. Schade, dass ich nichts verstanden habe. Naja, das ist eben Oper. Warum haben die denn zum Schluss die Glocke geläutet? Ja, das war das Zeichen, die Fremden umzubringen. Warum wurden die denn umgebracht? Weil sie sich schlecht benommen haben. Deshalb bringt man Leute nicht um. Ein Genuss. Mir tut der Hintern weh. Das A-Dur war in Salzburg mehr 3 gestrichen. Und in Wien das letzte S kräftiger zäsiert. Aber das Belcanto. Ja, das hört man nur im Süden. Diese Stimmen, diese Leidenschaft. Ach, diese Hitze. Auch die Hitze gehört dazu. Sie bringt mich um. Was? Die Hitze. Immerhin der längste Tag. Grauenhaft. Wie diese ganze Insel. Kultur, nichts als Kultur. Dies ist eine Studienfahrt, meine Liebe. Eine schöne Studienfahrt? Ganz wunderschön, Fräulein von Stade. Der Cerberus-Tempel. Die Kathedrale. Und das Nationalmuseum heute früh. Da stank es scheußlich. Wir sind im Süden, Edelgard. Was kommt denn nun noch, Mutti? Will mal schauen, Vati. Das eben war die Oper, Galaabend. Das heute früh das Nationalmuseum. Warum eine Studienfahrt nur so schlecht organisiert sein muss. Der Zack fehlt hier. Das Management, da wäre der ganze Krempel in einer halben Zeit zu schaffen. Oh, Vati. Was ist denn, Mutti? Wir sind eingeladen zum Empfang im Palazzo Principale. Von der Principessa. Auch das noch. Ich bin so gespannt, Aglaya. Auf die Principessa? Aya? Ja, ich kenne sie. Aus der blauen Illustrierten. So. Ich aus der gelben. Sie soll einsam sein. Und schön. Naja, ein bisschen so wie Tante Lotte. Warum lädt uns denn die Principessa ein, um Gottes Willen? Sie wird uns eben kennenlernen wollen. Ich sie nicht. Eine hohe Ehre. Sie ist immerhin eine... Wir werden ihrer würdig sein. Studiengruppe Abendland. Ja. Studiengruppe Abendland. Sorgt dafür, dass es weitergeht. Studiengruppe Abendland, bitte. Wir haben noch ein Riesenpensum, meine Herrschaft. In die Kutschen steigen, bitte schön, los. 1, 2, 3, bisschen Tempo, bitte schön. 4. Kommen Sie doch bitte hier rüber. Ja, danke. Einen Moment. Komm doch. Sizilianische Vesper. Großes Horrorspiel frei nach Verdi. Unter Verwendung des Wortes: Warten Sie doch! Warten Sie! Warten Sie! Oh, nun fahren die ohne uns zur Principessa. Und wir müssen zu Fuß gehen, Aya. Wie finden wir den Weg? Mir still ist es hier. Ich habe Angst, Aya. Oh, ich auch, Aglaya. Frag doch den da nach dem Weg. Ja, hallo! Sie! Oder den anderen. Hallo! Er grinst und geht. Aya. Palazzo! Principessa! Der auch. Guck doch mal im Sprachführer nach. Wo denn? Na, irgendwo. Sie. Hier endet unsere Studienfahrt. Zum Abschluss ein Empfang im Palazzo Principale. Ich bitte, in den Kerzensaal zu treten. Es erwartet Sie, Ihre Hoheit, Elena La... Wo steckt denn die Alte? Wird sich noch schmücken. Noch einen Augenblick Geduld, die Herrschaften. Jedes Mal kommt sie zu spät. La Principessa wurde aufgehalten im Beichtstuhl. Pannen, nichts als Pannen. Eine ganze Woche schon. Hochsaison. Ach, da kann man sich auf nichts verlassen. Nicht mal auf die Principessa. Und dauernd verschwinden Leute. Touristen, Gäste. Nur Fremde. Wenigstens meine Gäste sind noch nicht verschwunden. Sie können sich auf mich verlassen, Herr Babioli. Weiß ich, Pico, ist die Seele vom Geschäft. Fühlen Sie sich bitte einstweilen wie zu Hause. Zu Hause? Da sieht es bei mir anders aus. Da blitzt es, wenn Besuch kommt. Und etwas zu essen gibt es auch. Dies ist eben ein Palazzo, Edelgard. Ein richtiges Dreckloch. Bitte, etwas verwahrlost, ich gebe zu. Einfach traumhaft. Ihnen gefällt es, nicht wahr, Fräulein von Stade? Irgendwie ist das hier meine Welt. Ihre Welt? Früher haben auch die von Stade solch ein Schloss besessen. Nicht ganz so, aber fast. Schloss Stade an der Stade. Ah. Sie kennen es vielleicht? Gründerzeit. Lang ist das her, sehr lang. Schon bei Großpapa reicht es nur noch zum Versicherungsvertreter. Aber wenn man das hier sieht, die Kerzen, die Säulen. Auf ihre Art jede einzelne ein Zeugnis europäischer Vergangenheit. Dort zum Beispiel, nein, wohl eher dort. Was war dort? Herzog Odoaker. Dort hat er seinen Sohn erdolcht. Und dort die Tochter geschändet? Oder dort zum Beispiel... Ach, wie aufregend das alles ist. Saint-Boulogne wirkte auf mich direkter. Luisenlust hatte das geschlossenere architektonische Konzept. Was der Schuppen wohl so wert ist. Fati. Nicht mehr viel, schätze ich. Lass es dir nicht anmerken. Was? Dass du Immobilienhändler bist. Erster Mann am Platz. Aber merken brauchen wir es hier doch nicht. Sind alle hochgebildet. Ah, aber die können sich bei mir nicht mal ein Reihenhaus leisten. Die Dame dort soll adlig sein. Und der Herr dort ist ein Doktor. Ja, ja. Ja, hier wurde Geschichte gemacht. Unsere Geschichte. Sieht ihr ähnlich. Und wer hat hier nicht schon alles geherrscht? Goten, Normannen, Mauren, Franzosen. Sie kennen sich aus, nicht wahr? Naja, als Kunsthistoriker. Haben Sie nicht ein Buch geschrieben, Dr. Forcht? Ah, Sie kennen es. Das Grausame im Bogenbau des Mittelalters, dargestellt am Kloster Büllerdorf-Altar. Sie haben es also gelesen. Eingeordnet. Ach ja, eingeordnet. Ich bin doch Bibliothekarin. Ein Nebenwerk, in Archiven aufgelesen. Aber dies hier, dies ist lebendige Geschichte. Blutvolle Vergangenheit. Aschenbach sind ja wieder auf die Bahamas gefahren. Wie immer. Und dabei soll es dort gar nicht mehr so schön sein. Der Strand verdreckt. Wie hier. Das Wasser schmutzig. Wie hier. Und kein Hauch Kultur. Die haben's gut. Dafür Touristen. Überall Touristen. Es soll nicht auszuhalten sein. Ja, heutzutage ist ja überall überlaufen. Und deshalb sind die Fremden auch nicht sehr beliebt auf dieser Insel. Nachgerade verhasst. Ich finde die Leute reizend. Naja, wir sind ja auch Gäste. Und nun lädt uns die Principessa ein. Einfach so. Ja, das ist der alte Adel. Da merkt man die Kultur, die Gastfreundschaft. Noblesse oblige. Die Rubine, Arrigo. Die Perlen. Den Hermelin. Arrigo! Hier, Mama. Du bist noch nicht umgezogen? Ich werde nicht kommen. Kommst nicht? Du wirst dich allein von den Fremden angaffen lassen müssen. Das ist schließlich unser Geschäft. Deines, Mama. Wir leben davon. Wir sind längst tot. Das braucht man nicht zu merken. Ich merke es. Du warst schon immer ziemlich altklug. Und ich spiele nicht mehr mit. Nie mehr? Nie. Ich habe dir ein neues Motorboot bestellt. Ein Motorboot? Blitzweiß. Mama! Du kannst es nächste Saison im Monte erproben. Wer da? Die Gäste warten. Wir kommen, Babirolli. Dieser Zuhälter. Er lebt von uns und wir von ihm. Die beste Basis. Nun häng dir deine Orden um. Das Georgskreuz, den Michaelstern, die Sibalduskette. Wo hast du sie wieder gelassen? Ich schäme mich. Wieso? Sie steht dir gut. Vor meinem Vater schäme ich mich. Dem Hufschmidt? Fischer war er, denke ich. Also vielleicht auch das. Oder Stallmeister. Man kann sich nicht alle merken. Ich möchte wie Vater sein. Er stank nach Fisch. Ein guter, ehrlicher Geruch. Wo du nur immer die Sebalduskette lässt. Ich gehe fort, Mama. Bitte? Ich werde arbeiten. Was willst du? Arbeiten. Oh, versündige dich nicht. Auf dem Meer, im Stall, in der Schmiede. Bastard! Ich schäme mich meiner Väter nicht. Gut. Gut, ich trage die Schande. Du gehst also? Noch diese Nacht. Willst arbeiten? Ehrlich sein. Und wer bezahlt dein Motorboot? Mama. Ich soll allein nach Monte fahren. Mama, bitte. Mutter eines Arbeiters. Mama, hier ist diese Balduskette. Ähnlich. Und doch haben diese Geschlechter, diese alten Geschlechter, ihre Art bewahrt. Nobel, gastfreundlich. Wann gibt es denn hier Abendbrot? Edelgard. Wir haben Vollpension gebucht. Wir sind bei Hofe, Edelgard. Davon wird man nicht satt. Ein Häppchen könnte ich vertragen. Auch ein Schlückchen. Bier. Fatih. Naja, ist doch warm, man schützt ja hier die Beine im Bauch. Also ich finde es merkwürdig, dass man uns so lange warten lässt. Wie neulich vor der Kathedrale. 3 Stunden stehen wir davor und dann ist sie geschlossen. Ja, das ist eben eine Panne. Nichts als Pannen. Die ganze Woche schon. Na, schlechtes Management. Betrug. Na. Würde mich nicht wundern, wenn es diese Principessa gar nicht gibt. Die Principessa kommt sofort. Es wird Zeit. Die Gäste werden ungeduldig. Ich werde Wein servieren, das beruhigt. Wenn ich Vollpension bezahle, will ich Vollpension. Wenn im Programm eine Principessa steht, dann will ich die auch mal sehen. Ja, Wein, die Herrschaft. Bier haben sie wohl nicht da. Fatih. Na ja doch. Chichiri. Was hat er gesagt? Wohl irgendein Trinkspruch. Sie müssen auf mich aufpassen, Herr Doktor. Ich vertrage nie mehr als ein Glas. Ja, Sie haben doch schon 2. Ist das eine Brühe? Die Stimmung steigt, Herr Babirolli. Der Vorrat geht zur Neige. Principessa. Eine große Dame. Ach, funktionieren soll die Alte. Aber nichts funktioniert mehr auf dieser Insel. Alles verkommen, verdreckt. Ein Trümmerfeld. Zu viele Fremde hier. Und diese Studienfarben. Nur noch Katastrophen. Sie haben Sorgen? Ah, Defizit. Da will man nun Kultur der Menschheit nahebringen. Gibt alles auf, was man so hatte. Die Häuser auf dem Festland. Ist mal da gewesen, Pico? Am Zahltag. Rund um die Uhr. Aber was los? Ja. Die fette Schwarze mit den dicken Brüsten. Und dann die Blonde mit dem feisten Hintern. Tochter eines Studienrates. Und dann sind die anderen gekommen. Mit ihren Sexshops und Peepshows. Da blieb mir nur noch die Kultur. Also ich muss Ihnen sagen, allmählich schmeckt mir dieser Laden. Ja. Und auch ohne Prinzipessa. Ihnen auch, Herr Dr. Forcht? Oh, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Forcht, Kunst, Geschichte. Angenehm. Fressack, Immobilien. Nun, immerhin ein Juwel des Abendlandes, ganz ohne Zweifel. Nur der Zustand macht mir Sorgen. Naja, die wissen ja eben nichts mit solchen Trödel anzufangen. Völlig rückständig. Ja, überall fiel mir das auf. Mhm. Beim Cerberus-Tempel. Bei wem? Cerberus, der Hüter der Unterwelt. Ach. Bei der Kathedrale. Ja, ja, hoffnungslos. Also absolut hoffnungslos. Man muss etwas tun. Ich meine, man kann doch diese Kultur nicht so verkommen lassen. Ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung, Doktor. Ich muss einmal mit dem Kulturausschuss sprechen. Ja, und ich mit meinem Kompagnon. Alte Kästen sind jetzt in. Allein im letzten Jahr haben wir 3 Burgen und 1 Wasserschloss verkauft. Noch Wein, bitte? Mir noch ein Schlückchen. Fräulein von Stade, Sie haben schon das 7. Glas. Meine Ahnen haben noch viel mehr vertragen. Ja, ja, trinken Sie nur. Immer frisch reingekippt. Ati, du kannst doch eine große Dame nicht so... Na, aber klar kann ich das. Prost, altes Haus. Die letzte Flasche, Herr Babiroli. Was? Kein Wein mehr da? Nur noch gute Sorten. Und die alte ist noch immer nicht erschienen. Vielleicht ein Schwächeanfall. Den hätte ich bei meinem Mädchen mit dem Rasiermesser kuriert. Es war eben die große Zeit. Und heute? Nichts als Ärger, Aufruhr, Ungehorsam. Die Parolen, die man wieder hört, in den Kneipen, am Hafen, überall. Fort mit den Fremden. Die Insel gehört uns. Chicheri. Ja? Oh, nur ein Gedanke. Noch was zu trinken? Lass doch mal was kommen. Die teuren Sorten? Meinetwegen. Die bekommt aber die Principessa angerechnet. Die edelsten Gewächse dieses Landes, aus eigener Tasche fast bezahlt, stürzen derzeit in die Gurgeln dieser Fremden. Doch sie, Hoheit, sind noch immer nicht erschienen. Arrigo hatten sie aufgehalten. Migräne. Plötzlich. Dann komm deinem Himbeerbubi mit der Peitsche. Noch schlägt in mir ein Mutterherz. Das zieh ich vom Honorar ab. Versteck dich nicht, Arrigo. Ich kotze. Dafür hast du später Zeit. Wenn ich diesen Kerl nur höre. Ein sehr solider Unternehmer. Seine Bordelle hatten Weltformat. Erzähle deine Väterfrage. Die Väter. Als ich noch Kind war, hast du mir von den Taten der Väter erzählt. Damals vor 800 Jahren, als sie gegen die Fremden kämpften. Mann gegen Mann. Ihnen die Gurgeln durchschnitten. Mann um Mann. Träum nicht. Sie waren Helden. Idioten! Ich bin der Letzte Ihres Geschlechts. Ja, und als wir dann das Wasserschloss ergattert hatten. Ja, von dieser Frau Baronin Hochnobel übrigens. Handkuss und so, ne? Ja. Also, als wir da draußen in der Halle standen, mein Kompagnon und ich, da sagt doch dieser Idiot ganz laut in Gegenwart des Butlers: Mensch, haben wir die beschissen. Morgen will ich mein Geld zurück. Ist doch eigentlich ganz gemütlich hier. Wenn im Programm Vollpension steht, will ich Vollpension. Wenn ich für eine Principessa zahle, will ich diese Principessa auch sehen. Wo bleiben Sie denn, Doktorchen? Bei Fressax ist so lustig, Geschichten kennen die. Ist ja stockbesoffen. Für eine große Dame hält mich Frau Fressax. Da bin ich nur ganz kleine Bibliothekswurst. Jawohl. Volksbücherei. Gleich wird ja schlecht. Man sieht mir gar nicht an, dass ich nur eine kleine Bibliothekmaus bin, nicht wahr? Fräulein von Stade, darf ich Ihnen... Du hältst ihr nicht den Kopf, Alphonse. 2 Jahre habe ich für diese Studienfahrt gespart. 2 Jahre und es lohnt sich. Kommen Sie, setzen Sie uns doch. Ich bin in meine wahre Welt zurückgekehrt. Kommen Sie, wir setzen mir uns. Mir reicht es jetzt. Bitte, Edelgard. Sie müssen mir mehr von dieser Insel erzählen, von diesem Palazzo, von seiner blutvollen Vergangenheit. Ich gehe. Was soll ich Ihnen denn erzählen, Fräulein von Stade? Irgendwas von Herzögen, die ihre Söhne morden oder ihre Töchter schänden. Aber, Fräulein von Stade... Ja, was Lustiges eben. Die Geschichte vom Aufstand ist vielleicht ganz amüsant. Vom Aufstand, ja. Das war damals vor 800 Jahren, als hier wieder mal die Fremden herrschten. Irgendwelche, ziemlich lange schon. Sie unterschieden sich kaum noch von den Insulanern, bis es unerträglich war. Da entschied man sich zum Kampf, zum Mord. Mord. Hallo, Herr Ober. Madame. Wo kann man denn hier... Zweite Tür links, bitte. Wo es hier rausgeht, will ich wissen. Einfach zur Tür hinaus. Gibt's da ein Taxi? Ja, rufen Sie nur. Was denn? Chichiri. Zizi. Genau, dann ist man zur Stelle. Und bringt mich ins Hotel. Wohin Sie wollen. Ach, ich will nur Ruhe. Die bekommen Sie. Ganz sicher, Madame. Und was soll ich noch mal rufen? Chichiri. Zi. Und dann brachen sie los, die Insulaner, ganz plötzlich. Und sie schnitten allen Fremden die Gurgel durch. Die Gurgel? Das macht man hier einfach so. Ach, sie erzählen wie ein Buch, Herr Doktor. Das sagt meine Frau auch immer. Wie ein gutes Buch. Das sagt sie zum Beispiel nie. Aber wenn die Fremden den Insulanern so ähnlich waren. Wo ist sie eigentlich geblieben? Woran hat man sie dann überhaupt erkannt? An einem Wort. Ja? Sie kann doch nicht wirklich gegangen sein. Was für ein Wort? Es gibt hier ein Wort, das kein Fremder richtig ausspricht. Chichi. Gesundheit. Chich. Was haben Sie denn? Soll ich Ihren Rücken klopfen? Ich kann es auch nicht. Was können Sie nicht? Dieses eine Wort. Das eine Wort. Das Wort von damals, an dem man die Fremden erkannte. Ihnen die Gurgel durchschnitt, wenn sie es nicht aussprechen konnten. Dieses Chichi. Chichi. Nein, Chichi. Chichi. Chichi. Ist wirklich schwer. Ein Schrei gehört, Mama? Ein Käuzchen. Ein Todesschrei. Beim letzten Mal war eine Frau dabei. Eigentlich ganz nett. Die wollte von mir wissen, wie man das eine Wort ausspricht. Chichiri? Jedes Mal ist irgendwer dabei, der das wissen möchte. Arrigo? Ich helfe dann, es auszusprechen. Der Schrei klingt jedes Mal so ähnlich. Du hast die Frau? Eine Fremde. Du hast sie? Vielleicht ist auch diesmal eine dabei. Nimm dich zusammen! Kann nicht nach jeder deiner Dummheiten mit dem Polizeiminister schlafen. Also benimm dich. Nun zum Empfang. Das war doch ein Schrei. Im Imperial vielleicht. Dort feiern sie Oktoberfest. Vielleicht vom Grand Hotel. Meinen Sie? Da haben Sie heute einen Schublattler. Merkwürdig. Vielleicht aus dem Palast? Vielleicht einer der Damen? Ach, ein schöner Abend. Ein Traum. Schade, dass er gleich vorbei ist. Vorbei? Ja, und schade natürlich, dass die Principessa so lange in ihrem Beichtstuhl festgehalten wurde. Ich wollte mir ein Autogramm geben lassen. Das mache ich immer so. Die Aschenbachs werden blass vor Neid. Es darf nicht vorbei sein. Oh, eine kleine Weile bleiben wir ja noch. Und vielleicht findet sich ein anderes Andenken an diesen Abend. Ich will nicht mehr ein kleines Rädchen sein. Noch Wein, die Damen, die beste Sorte. Ach, sagen Sie mal. Bitte, Madame. Ich brauchte noch ein kleines Souvenir aus dem Palast. Ein Souvenir? Ja, etwas Hübsches, Handliches. Ich bezahle selbstverständlich. Unsere Waffenkammer ist recht gut bestückt mit Schwertern. Die Waffenkammer. Hören Sie, Fräulein von Stade? Fräulein von Stade. Haltung, Arrigo. Die Orden vorgestreckt. Was soll denn der Dolch an der Sibaldus-Kette? Da seid ihr ja endlich. Benimm dich, Babirolli. Benimmt ihr euch, verdammte Bande. Zuhälter, Arrigo. Feister Zuhälter. Lümmel. Das sagt man nicht zu seinem Vater. Was? Was hast du gesagt? Ich meine... Er? Warum nicht? Mutter! Wie empfindsam er ist. Schlägt nach mir. Vielleicht war es ja doch der Hufschmied. An die Arbeit, Babirolli. Bücher. Nur Bücher. Ein ganzes Leben lang. Fraß in der Kantine, Kollegen klatscht. Und dann spart man, spart und spart. Dann ist die Studienfahrt zusammen. Süden, Sonne, Glück, Kultur, eine Woche lang. Dann ist es wieder aus. Es darf nicht aus sein. Es fängt erst an. Für immer. Chichi! Chichi! Chi! Entschuldigung. Madame? Ich suche die Waffenkammer, wissen Sie? Ich brauche noch ein Andenken. Irgendetwas Hübsches. Sie sehen gut aus. Oh, Madame. Sind Sie hier Diener im Haus? Ich werde es verlassen. Ohne Stellung sind Sie? Absolut. Ich hätte etwas für Sie. Arbeit? Einen Job. Gute, ehrliche Arbeit. Als mein Butler. Ihr Diener? Aschenbachs haben sich einen aus Thailand mitgebracht. Macht sich ganz nett. Aber einer aus einem richtigen Palazzo. So, was hätte ich zu tun, Madame? Nicht viel. Gut aussehen vor allem. Wie hier? Gar kein Unterschied. Sie sind fremd, nicht wahr? Wie viel verlangen Sie? Eine Fremde. Wie viel Sie haben wollen, junger Mann? 20.000. 20.000? Mein Preis. Na schön. Das ist mir das Gesicht der Aschenbach wert. 20.000 Chichiri. Was? Die Landeswährung, Madame. Oh, das kann ich nicht mal aussprechen. Versuchen Sie es nur. Wo nur meine Frau geblieben ist. Meine ist auch weg. Aber nun lassen Sie die Damen mal in Ruhe ihre Nasen pudern. Ich will nämlich was mit Ihnen besprechen. Sie kennen sich doch so aus, so mit Kultur. Mein Gott, das hofft man immer. Mir ist da nämlich eine Idee gekommen, ein Gedanke. Wie man einer echten Principessa beibringt, dass man ihren Laden kaufen will. Sie meinen den Palazzo? Ach, nicht viel wert, die Bude. Das ist immerhin ein Kulturdenkmal. Eben, und sowas darf man doch nicht verkommen lassen. Haufenweise Geschichte, zentral gelegen, das Meer in der Nähe. Mare Nostrum. Wie? So wurde mal das Meer genannt. Unser Meer. Achso, ja, das ist prima. Und genau so nennen wir die Firma. Welche Firma? Na, die rettet diesen Schuppen hier, macht was aus ihm. Das ist nobel. Nobel? Sie schaffen sich ein Denkmal. Ein Monument. Ein Apartment House. Wie bitte? Ein Apartment House? Ja, das wird das Geschäft. Ein Schlager, sage ich. Jedem sein Stück Palazzo. Lauter Einzimmer-Apartments. Und hier unten richten wir eine Bar ein, Boutiquen, Sauna, Solarium und so weiter. Na, hören Sie mal, ich protestiere. Darüber so ein Hauch Vergangenheit. Ich protestiere im Namen der Kultur. Kultur? Ja, Kultur. Eben, die brauche ich und dabei müssen Sie mir helfen. Nicht für 20.000, mein Prost, Lieber. Auf den Palazzo. Ihre Hoheit, Elena la Principessa. Scheiße. Wie war ich? Eine Madonna. Irgendwie braucht man das doch. Diese Menge, ihr Staunen, das Spalier. Ihnen eben dies, verehrte Freunde, möglich zu machen, in einer vom Adel entvölkerten Welt, war mir schon immer jedes Opfer wert. Feister alter Zuhälter. Liebste, schönste Freundin. Kleiner Ganove. Herzensfrau. Nicodemo. Elena. Nun die Abrechnung. Sprich jetzt nicht davon. Wir hatten 5.000 vereinbart. Sprechen wir von uns. Na, davon spreche ich ja. Also, 5.000 abzüglich Arrigo. Sagen wir 15%, macht zusammen bei 2% Diskont. Elena. Ja, was ist denn? Du hast mich doch geliebt. Damals. Naja, war keine große Auswahl. Ich liebe dich noch immer. Na schön, dann zahl. Ich kann nicht. Kannst nicht? Bin bankrott. Pleite? Die Kultur war mein Ruin. Ein Bankrotter! Geliebte! Einem Bankrotter habe ich mich hingegeben, ihn meinen jungfräulichen Leib besudeln lassen. Wegen eines Bankrotteurs verlässt mich jetzt mein eigen Fleisch und Blut. Ich habe kein Geld. Das ist kein Verbrechen. Das ist das Einzige, was zählt. Ich bin Opfer meiner Sehnsucht nach Schönheit, nach Kultur. Quatsch, Karriere, du Pleitegeier. Wer war denn pleite? Immer schon. Du! Meine ganze Familie. 800 Jahre lang. Wir haben verprasst, verschwendet, bis wir keine Macht mehr hatten, keine Größe, keine Gegenwart. Aber eines hatten wir immer. Geld. Ich bin eben nur ein einfacher Mann. Ein Stück Dreck bist du. An unsere Küste geschwemmt. Ein elender Fremder. Lass das Messer weg. Fremden schneidet man die Gurgel durch. Denk an unser beider Kind. Die arme Waise. Mutter! Mutter! Ich werde den Hermelin reinigen lassen müssen. Mutter! Wieder zurück. Ich habe Furchtbares getan. Arrigo. Etwas Entsetzliches. Und ich darf wieder mit dem Polizeiminister schlafen. Ich schlug 20.000 aus. Was? Ich bereue nichts. 20.000? Wir verloren das Recht, uns von dieser Welt aushalten zu lassen, wie wir einst sie ausgehalten haben. Wir müssen fortan sein, was wir schon lange sind. Schatten. Ahnungen großer Vergangenheit. Noch nicht tobt, nicht mehr am Leben. Das habe ich neulich auch gelesen. Wir sind nur Spieler unserer selbst. Können kaum noch Fremden die Gurgel durchschneiden. Höchstens irgendeiner alten... Was ist das? Ein Fremder. Papyrol. Dein Vater. Papa? Ich schnitt ihm die Gurgel durch. Und wovon sollen wir jetzt leben? Ruhig, ruhig, mein Kleiner. Das schöne Motorboot. Wir machen weiter. Irgendwas. Der Palazzo kann ein Kaufhaus werden, wie der von Tante Bea. Oder eine Garage, wie der von Tante Vittoria. Und wir fahren wieder nach Monte? Es wird schön sein. Wie immer. Ich bekomme mein Motorboot blitzweiß. Meine Mama. Mein Sohn. Als ich noch Kind war... Du träumst schon wieder. Schaff die Leiche fort. Ja, es ist ja irgendwie komisch, nicht? So eine echte Prinzipessa. Da weiß man genau, was man will. Aber dann steht sie da. Man sagt nur Hoheit. Wo sind denn eigentlich die anderen? Wo ist denn die ganze Studienfahrt? Hallo? Hallo? Hier bin ich. Ach, Sie? Ich habe nachgedacht. Ja, ich auch, Herr Doktor, ich auch, ja. Über Ihren Vorschlag von vorhin. Ja, das ist eine Schnapsidee. Wenn nun Sie und ich sozusagen gleichberechtigt den Palazzo retten, wobei ich selbstverständlich Ihre mehr materiellen Interessen in meine mehr kunsthistorischen Betrachtungsweisen einbeziehen würde, ich meine, solch eine Synthese von Kultur und Geld... Es ist eine Schnapsidee. Oh, schade. Nee. Wo sind denn nur die anderen? Ja, der Saal ist leer. Meine Frau. Ja, auch Fräulein von Stade ist nicht da. Fehlt den Herren etwas? Ja, meine Frau. Ja, Fräulein von Stade. Ja, wo ist denn Ihre Frau? Ach, die wird im Hotel sein, die schläft. Kultur strengt an. Aber wo sind die anderen? Sie werden sich zurückgezogen haben. Ja, wohin denn? Diese Insel bietet manche Möglichkeit. Ich glaube, ich muss Fräulein von Stade suchen. Ich lösche jetzt die Kerzen. Läute die Glocke. Welche Glocke? Ein Zeichen. Für wen? Für meine Freunde. Wir treffen uns noch diese Nacht, wollen mit den Fremden fröhlich sein. Naja, das habe ich heute schon mal gehört. Eine lange, bunte Nacht. Na, im Theater, in der Oper. Ein Meisterwerk. Fräulein von Stade... Fräulein von... Herr Dr. Forst? Ach, da sind Sie ja. Da bin ich. Wir müssen gehen. Ich bleibe. Im Palazzo? Ein schöner Jüngling lud mich ein. Sie können hier nicht bleiben. Hier ist meine Heimat. Ich bin keine Fremde mehr. Kann sogar das Wort aussprechen. Chichiri. So, das war die letzte Kerze. Wo ist denn meine Frau? Wird schon kommen. Sagen Sie mal, Pico. Jetzt ein Bier, Herr Fressack. Sie sind ein heller Junge. Prost, Fressack. Prost. Mit dir kann man reden, was, Pico? Herr Pico, bitte. Ja, bitte. Ich will hier nämlich was machen. Ich auch, Herr Fressack. Mit dem Laden hier, mit dem Palazzo. Er fliegt in die Luft. Die Principessa... Fliegt mit. So einfach? Einfach so. Also, aus dieser Bude kann man was machen? Nicht nur aus dieser. Wieso, gibt's hier noch mehr? Die Insel ist voll davon. Voll von Palazzi? Abbruchreif. Voll lauter Principessas? Verräterinnen. Was verraten die denn? Uns, an die Fremden. Wieso? Das alles ist längst abbruchreif. Ja, steht dem Fort schon im Weg, ich weiß, nicht? Grund und Boden. Noch ein Bier? Ja, Prost. Prost. Ah, endlich was Vernünftiges. Aber erstmal sind die Fremden dran. Wir sind dran. Damit die Insel sauber wird. Blitzsauber. Wir werden wieder am klaren Wasser sitzen, sehen den Mond hinter den Klippen aufsteigen und Fisch essen wir, statt ihn zu servieren. Ach, schön, ein Paradies. Mare Nostrum. Ich wusste, dass wir Partner sind. Ich läute jetzt die Glocke. Ja, geh mal. Nun ran an die Arbeit, den Boden aufbrechen, alles planieren und dann die Apartmentblocks. Das wird das Geschäft. Wie war es noch? Mare Nostrum, unsere Firma. Ich kann es jetzt aussprechen. Das kann ich mir vorstellen. Es ist ganz einfach. Was hat man denn mit Ihnen gemacht, um Gottes Willen? Mir die Gurgel durchgeschnitten. Entsetzlich. Üblich. Sie sind also... noch nicht tot, nicht mehr am Leben. Fräulein von Stade. Es tut nicht weh, Herr Dr. Forcht. Sie werden sehen. Wie meinen Sie das? Was wollen Sie mit dem Messer? Uns vor Fremden schützen. Aber ich bitte Sie. Können Sie das Wort aussprechen? Hilfe! Hilfe! Nein, das andere. Chichiri, chichiri, chichiri, chichiri, chichiri, chichiri, chichiri. Ist das Geschäft dann gemacht, denke ich auch mal an mich. Sitz im klaren Wasser, sehe den Mond hinter den Apartmentblocks aufsteigen, esse Fisch. Ein Mensch. Ich, Fressack, von denen hier nicht mehr zu unterscheiden. Hier ist es. Eier. Ganz leer. Ganz dunkel. Schade. In der Stadt war es aber auch schön. So lustig. Ein bisschen wie beim Karneval. Wie die einen hinter den anderen hergelaufen sind. Mit Messern in der Hand. Wird wohl ein Volkstanz gewesen sein. Na, jedenfalls ein Heidenspaß. Und was Sie immer gerufen haben. Ja, ja, dieses eine Wort. Ich wollte es mir merken. Ja, ich auch. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Sizilianische Vesper. Großes Horrorspiel. Frei nach Verdi. Unter Verwendung des Wortes... Chichi, chichi, chichi, chichi, chichi, ja! Ah! Oh, Herr Gott, was ist denn? Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Geschrieben hat das Hörspiel Sizilianische Vesper Paul Bartz. Die Rollen und ihre Sprecher waren Fräulein Aja Maria Krasner, Fräulein Aglaja Johanna Hofer, Herr Fressack Arnold Marquis, Frau Fressack Tilly Lauenstein, Dr. Forcht Peter Matitsch, Frau Forcht Inge Wolfberg, Fräulein von Stade Karin Eichelbaum, Babi Rolli Harry Wüstenhagen, Principessa Hanne Wieder, Arrigo Stefan Behrens, Pico Herbert Weißbach. Regie führte Klaus Mehrländer. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1981. Nachdem Sie, liebe Urlaubsplaner, Sizilien vermutlich gerade als Reiseziel gestrichen haben, sollten Sie sich vielleicht auch noch den Krimi der nächsten Woche anhören. Auch auf Mallorca gibt es nämlich gefährliche Gegenden. In der englischen Kolonie zum Beispiel erliegt zunächst Mr. William Parker seinem Herzleiden. Kurze Zeit später stirbt sein Hund, am Tag darauf Parkers Geliebte Miss Betty. Verdächtig viel Zufall, meint Inspektor Enrique Alvarez. Er versucht zunächst, die Person ausfindig zu machen, die Betty zuletzt lebend gesehen hat. War es der Arzt, von dem sich alle Engländer auf der Insel behandeln lassen, oder der geheimnisvolle Mann, mit dem Betty ihren siechenden Freund betrogen haben soll, oder einer der anderen Urlaubsgäste? Ein Einheimischer? Nach vielen Befragungen beschleicht Alvarez die Ahnung, dass er mindestens einen Mörder sucht. Als sein Vorgesetzter, Oberinspektor Salas, ihm die effiziente, elektronikgestützte Ermittlungsarbeit der englischen Polizei unter die Nase reibt und Ergebnisse fordert, wendet Enrique seine erprobte Abhörmethode an. Er versteckt sich im Gebüsch, um das Gespräch zweier Verdächtiger zu belauschen. Mit Erfolg. Und auf Mallorca sterben von Roderick Jeffries in der Bearbeitung von Ingeborg Kantstein am 17. Juni, wie immer um 0.05 Uhr. Thank you.